Ja, guten Abend, liebe Journalisten. Herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem 7. Spieltag, dem Nordderby, bei dem sich der HSV und Werder Bremen 0:0 unentschieden getrennt haben und das vor 54.613 Zuschauern. Ich begrüße auch die beiden Cheftrainer bei mir, Alexander Nuri und unseren Trainer Markus Gistol. Und ich bitte den Gästetrainer um sein Statement zum Spiel. Ja, schönen guten Abend. Ja, ich muss sagen, dass wir die erste Viertelstunde ordentlich im Spiel waren, da auch direkt vier Eckballsituationen auch für uns hatten. Ich denke, dass wir da vielleicht auch einfach noch mehr draus machen müssen. Torchance von Thomas. Ja, fand dann, dass wir so ein bisschen aus dem Spielrhythmus gekommen sind durch die Kopfballsituation von Papadopoulos. Ich muss auch noch mal gucken, ob das überhaupt ein Freistoß war. Bin mir da auch nicht ganz sicher. Hatten dann so ein bisschen den Rhythmus, wie gesagt, verloren. Zu wenig Bälle dann auch in der gegnerischen Hälfte festmachen können. Zu wenig zweite Bälle gewonnen. Da hatte der HSV ca. 45 Minuten mehr Spielanteile. Und dann, ja, die letzte halbe Stunde habe ich dann wieder so gesehen oder so erlebt, dass wir dann auch mehr Kontrolle wieder hatten. Auch die ein oder andere Offensivaktion für uns kreiert haben. Dann auch mit der Torchance von Finn hätten Tor erzielen können. Und deswegen unterm Strich, denke ich, ist das 0-0 hier heute so gerechtfertigt. Und ja, nach dem Spielverlauf war ja ein sehr kampfbetontes Spiel wieder. All die Dinge, die man erwarten kann. Oft die einfache Lösung gewählt mit dem langen Ball. Viele zweite Bälle, viel Fight, ja, und von daher all die Dinge, die Attribute, die ein Derby auch fordert. Ja, ich wünsche meinen Kollegen natürlich alles Gute und schönen Abend noch. Danke, Alexander Nuri. Dann, Markus, darf ich dich um dein Fazit zum Spiel bitten. Ja, ich hätte jetzt gerne gesagt, dass es für uns ein perfektes Spiel war. Und ich sage, wenn wir die Tore machen, wäre es ein perfektes Spiel gewesen von uns. Wir haben heute oft dann am Limit gespielt, auch erste Halbzeit, glaube ich, mehr als verdient hätten wir es gehabt, in Führung zu gehen oder das Spiel auch mit einer Führung dann zu spielen. Dann wäre es sicher ein bisschen anders nochmal gelaufen. Ich habe halt viele gute Dinge gesehen in unserer Mannschaft. Viel Spielwitz, viel Kontrolle übers Spiel auch. Gegner hat fast immer dann sich nur lang gelöst und war da immer gefährlich mit den Kopfballverlängerungen, aber aus dem Spiel raus sonst haben wir das wirklich gut gemacht und hätten heute wirklich den oder ich hätte meine Mannschaft heute gewünscht, dass sie sich belohnt und die drei Punkte da behält. Nichtsdestotrotz bleibt dann hier der eine Punkt. Das ist auch dann wichtig, wenn dass du nicht in so Kontersituationen oder schwierige Bälle dann reinläufst und dann vielleicht sogar noch am Ende mit nichts dastehst. Deswegen haben wir hinten dann zu null gespielt, zu Ende. Und wenn du dann halt vorne mal es nicht schaffst, den Ball über die Linie zu kriegen, trotz so zahlreicher Torchancen, dann musst du zumindest die Null stehen lassen hinten und dann nimmst du den Punkt mit und den Hammer und so gehen wir jetzt in die Länderspielpause. Alex natürlich auch und seiner Mannschaft alles Gute für die anstehenden Aufgaben. Vielen Dank, Markus. Dann bitte ich um Ihre Fragen und ein Handzeichen. Den Anfang macht wie so oft Wolfgang Stephan vom Stadler Tagblatt. Herr Gistol, Ito hat Beifall gekriegt, Standing Ovations bei seiner Auswechslung. Wie bewerten Sie seinen Auftritt? Seit wann stand für Sie fest, dass er spielt? Und wann haben Sie ihm das gesagt? Wie hat er reagiert? Zunächst muss ich da ein bisschen vorausschicken. Hinterher finden es dann immer alle klasse, wenn dann mal so Jungs reinkommen und davor wirst du dann fast so verrückt erklärt. Aber ich mache sowas gerne, wenn ich Sachen sehe im Training, die mir gefallen und die vielversprechend sind. Zum Schluss weißt du es aber als Trainer trotzdem nie. Du weißt es dann, wenn der Junge unter großem Druck vor 60.000 dann auflaufen muss und dann siehst du, wie er sich präsentiert. Und wenn du dann solche Sachen siehst wie heute, dann ging es mir genauso wie dem Publikum auch. Irgendwie hat man sich immer gewünscht, gib Ito den Ball. Ja, der löst es und hat tolle Aktionen. Er hat es wirklich grandios heute gemacht für sein erstes Spiel. Ich glaube, der hat sich so direkt in die Herzen der Zuschauer reingespielt und das habe ich mir gewünscht für ihn, weil er es im Training oft so angedeutet hat und dann macht er das so. Boah, klasse, ja. Sowas freut einen, wenn man aus dem eigenen Stall dann solche Jungs fördern kann. Und das muss auch unser Weg sein. Ach, ich habe es ihm gesagt heute, zwei Stunden vor Spielbeginn, zweieinhalb Stunden vorher. Reicht. Weitere Fragen? Scheint nicht der Fall zu sein. Doch, Kai-Uwe Hesse von der Bild-Zeitung. Wir hatten ja generell so ein bisschen Jugendtag heute, auch ab ein paar Minuten Janicic angefangen. Gab es einen Auslöser generell dafür? Nur die Leistung. Wir belohnen nicht jemanden, weil er jung ist, also spielen darf bei uns, sondern wenn die Leistung so ist, dass ich das Gefühl habe, die würden jetzt soweit sein, dann probieren wir das und dann setzen wir die Jungs ein und dann halten wir zu ihnen. Und auch Janicic, finde ich, hat heute wirklich ein sehr gutes Spiel gemacht, wie abgeklärt er das gemacht hat. Und das, was ich vorher gesagt habe, Janicic, Ito, Arp und so weiter, sind alles Spieler, die die Zukunft unseres Vereins auch darstellen müssen irgendwann mal. Ja. Diese Jungs auszubilden und hinzubekommen, wenn du nicht das große Geld hast, dann musst du das auf dem Weg machen. Und das machen wir dann konsequent. Und da brauchen wir die notwendige Geduld. Da wird es auch Rückschläge mit solchen Burschen geben und für die Jungs auch selber. Aber insgesamt ist das ein Weg, glaube ich, der uns gut zu Gesicht steht. Daniel, hattest du noch eine Frage oder hat sich das erledigt? Okay, dann erstmal Wolfgang Stefan nochmal vom Stadler Tagblatt. Alex, eine Frage. Wenn so ein junger Typ hier auftaucht in Hamburg, den Ito, hat man den auf dem Zettel oder muss man da erstmal nachgucken, wer das ist, wo er herkommt und was er kann? Ja, was er kann, haben wir ja heute gesehen und natürlich sind wir da informiert und wissen, welche Spieler der HSV in ihrem Kader haben. Das kann ich nicht beurteilen. Das kann nur der Trainer beurteilen. Und so wie er das ausgeführt hat, so macht das ja auch Sinn. Kai-Uwe Hesse nochmal von der Bildzeitung. War das jetzt ein Krampf oder hat er einen Schlag gekriegt oder was war mit Ito los? Ja, er hat natürlich schon in der Halbzeit gemerkt, dass Bundesliga natürlich ein enormes Tempo ist und hat da schon gesagt, so allzu lang geht es wahrscheinlich nicht mehr. Und es war dann so, dass wohl ich selten dann in die Kabine komme und beide Waden einbandagiert sind. War beidseitig Vollkrampf. Ja, und das ging dann tatsächlich nicht mehr für ihn. Leider. Sind noch Fragen offen? Ich glaube nicht. Dann herzlichen Dank für das Interesse an der heutigen Pressekonferenz. Danke.